haben Spaß. Let's go, ihr bekommt den King auf den Techno Beat. Auch auf dieser Kacke topp ich deinen Rex Flow. Ich spit und hol mir den Titel Easy Baby No Time Ho. Bitte lass mich zufrieden, Baby. Ich pump, pump, pump deine Puss und brrr, zieh mich wieder an und bin futsch. Guck, niemand ist mehr da, ich bin weg und mit Dirge unterwegs durch Berlin in einem Lexig. Hol mir Sex wie Fastfood, flop, flop. Komm und nimm diese Tablette, Mädel, hopp, hopp, ja. Ich seh jetzt auf einmal wie dein Vater aus. Das ist kein Rap mehr, Hardcore House. Zieh dich aus, tanz wie auf E-Nackt. Die ganze Nacht im KitKat Club, Bitch. Wir sehen uns wieder beim nächsten Rave. Sehen uns wieder bei der Love Parade. Sven fade off. Neuerdings bringt es jetzt Urge mit. Du bist grün und fick Schweine wie Kermit. Deine Bitch turnt mich, die Kleine ist Virgin. Cobra und ich komm die Chaie fick wörtlich. Am stillen Örtchen, knabbern am Hörnchen. Selbst stößt dazu und wir knallen sie sehr schön. Das ist Urge, ich seh fresh aus wie beide Nerds. Du bist dick, dumm, schwul und beitest dir meinen Words. Ich bin auf Techno und zieh mir die Lines. Schieb dir was rein, lass mein Team in dich rein. Wir sind friedlich vereint. In dir wie die Wave Nation. Bitch, hol mein Ding raus und spiel jetzt wie Playstation. Du bist drauf und brauchst was zu trinken. Saug an meinem Ostmann, ich muss gerade pinkeln. Baby Girl, ich bin pimp wie die Eisley. Gib dir das Jage und die Pillen mit dem Smiley.